Kundgabe 4878. Empfangen durch Bertha Dudder am 13.04.1950. Vorläufer Jesu am Ende. Aus euren Reihen wird einer hervorgehen, der von mir zeugen soll vor meinem Kommen in den Wolken. Und so ihr ihn hören werdet, wisset ihr, dass das Ende nahe ist. Er ist der reinsten einer, er ist voller Liebe und Güte und darum mir innig verbunden. Er ist euch Menschen ein Tröster und Freund, ein Befreier aus seelischen Nöten. Er ist hellen Geistes und weiß um das Endgericht, und darum warnet und mahnet er die Menschen in meinem Namen. Er ist ein Streiter für mich und mein Reich und steht in vollster Erkenntnis. Und also weiß er auch, wo die reine Wahrheit vertreten wird. Und daher wird er aus den Reihen jener kommen, die meine Lehre von oben empfangen. Und durch seinen Lebenswandel, durch seine Liebe zum Nächsten auch selbst von oben gelehrt sein, weil er noch zuletzt ein Amt vertreten muss, mein Vorläufer zu sein vor meiner Wiederkunft. Denn es erfüllet sich die Zeit, es erfüllen sich die Weissagungen der Propheten. Und also muss auch er kommen, der aus dem Lichtreich zur Erde niedergestiegen ist, um meinetwillen, um mich anzukündigen den Menschen, die in höchster Not und Bedrängnis sind. Er wird von mir zeugen, denn seine Stimme ist meine Stimme. Und wer ihn anhöret, der höret mich an. Doch er wird nicht lange bei euch Menschen verweilen. Bevor ihr ihn erkennet, weilet er wohl in eurer Mitte. Doch mein Gegner wird ihn verfolgen und die Menschen wieder ihn hetzen. Er wird predigen von der Liebe, die Menschen aber werden ihn anhören im Hass. Sie verfolgen ihn und trachten ihm nach dem Leben. Doch ich werde ihn zu schützen wissen, bis seine Stunde gekommen ist. Denn er muss seine Mission zu Ende führen. Er muss mir ein Wegbereiter sein. Er muss die Schar der Meinen aufrichten und sie unterweisen vom baldigen Kommen des Herrn. Und so er auftritt, ist nicht mehr viel Zeit. Seine Worte werden zünden und aus dem Schlafe erwecken die Trägen und Unschlüssigen. Denn er ist nur das Sprachrohr für mich. Durch ihn will ich mich noch einmal offensichtlich äußern. Und wieder wird er ein Rufer in der Wüste sein, der nur darum wiederkommet, weil ich am Ende eine starke Kraft benötige, eine Kraft, die von oben kommt, um euch Menschen zu helfen. Doch die Welt wird ihn hassen und alle Mittel anwenden, um ihn unschädlich zu machen, obgleich er nur Gutes tut und redet. Doch die Welt ist in Nacht versunken und alles Licht ist verlöscht. Darum leuchtet ein helles Licht auf der Erde auf und alle Lichtträger werden sich Öl holen, auf das auch ihr Licht wieder heller brenne, das die Weltmenschen zu verlöschen suchen. Und alle, die im rechten Glauben stehen, werden ihn erkennen als den Vorläufer meiner abermaligen Niederkunft. Und sie werden wissen, dass die Zeit erfüllt ist, dass ich zu erwarten bin und mit mir das letzte Gericht. Und sie werden sich seine Worte zu Herzen nehmen, denn sie fühlen es, dass ich es bin, der durch ihn redet, und dass ich selbst mich ankündige durch ihn, der mein Bote ist, wie es bestimmt ist seit Ewigkeit. Doch er wird einen schweren Stand haben bei den Menschen, die der Welt huldigen und von seinen Mahnungen und Warnungen nichts hören wollen, die aber sich nicht scheuen, ihm nach dem Leben zu trachten, trotzdem er sich gegen alle Menschen als hilfreich beweiset und auch viele seine Hilfe in Anspruch nehmen. Sie wollen ihn hindern, seine Mission zu beenden. Doch nicht eher hole ich ihn zu mir in mein Reich, bis er mir den Weg bereitet hat, bis er mein Kommen verkündet hat allen, die mich zu schauen begehren und deren Glauben er festigt, weil er nur ausspricht, was er von mir empfängt durch das innere Wort, durch den Geist, der außergewöhnlich in ihm wirket. Amen.